Robert Gernhardt, Folgen der Trunksucht. Seht ihn an, den Texter. Trinkt er nicht, dann wächst er. Misst nur einen halben Meter. Weshalb? Das erkläre ich später. Seht ihn an, den Schreiner. Trinkt er, wird er kleiner. Schaut, wie flink und frettchenhaft er an seinem Brettchen schafft. Seht ihn an, den Hummer, trinkt er, wird er dummer, hört, wie er durchs Nordmeer keift, ob ihm wer die Scheren schleift. Seht sie an, die Meise, trinkt sie, baut sie Scheiße. Da, grad rauscht ihr drittes Ei wieder voll am Nest vorbei. Seht ihn an, den Dichter, trinkt er, wird er schlichter. Ach, schon fällt ihm gar kein Reim auf das Reimwort Reim mehr ein.